Jesus. He told that you will eat my flesh and drink my blood. Jesus hat zu ihnen gesagt, ihr werdet mein Fleisch essen und mein Blut trinken. They said this is a hard talk. Sie haben gesagt, das ist eine harte Rede. It's too hard. Das ist zu hart. And so many left. Und viele sind gegangen. And he turned to the disciple in John 6. Und hat sich zu den Jüngern gedreht. And so will you also leave. Look at the door. Johannes 6 hat gefragt, werdet ihr auch gehen? Peter said, where are we going to? No Jesus place. Hat gesagt, wohin sollen wir denn gehen? Es gibt kein Zurück mehr. We believe you, we depend on you. Wir glauben an dich und wir vertrauen dir. You are alive. Du bist unser Leben. We have nowhere to go. Wir haben keinen anderen Ort, wo wir hingehen können. Praise the Lord. It's only the sons that can remain here. Nur die Söhne können hier bleiben. He said, that is why you see, for somebody to be here, you know that is the son. The son of God. Der hier in dieser Gemeinde ist, es kann nur hier sein, weil er ein Sohn Gottes ist. That is impossible for just a church goer to be here. Because so für he cannot even understand it. He cannot enjoy it. Er kann es nicht verstehen, er kann es nicht genießen. Praise the Lord. Halleluja. Today's message, faith is our facts. Der Glaube, das sind unsere Fakten. Das ist unsere Tatsache. Faith is our fact. Glaube ist unsere Tatsache. The word of God is our fact. Gottes Wort ist unsere Tatsache. The truth is our fact. Die Wahrheit ist unsere Tatsache. You know this world, they have what they call facts. Diese Welt hat Tatsachen. You know, until they see, they hear, you see, they smell, the five senses, they feel. Erst wenn they don't hören, they don't sehen oder fühlen mit den fünf Sinnen, erst dann. You see, they will not believe it. Glauben sie es. Because it's what they see that they call facts. Denn nur das, was sie sehen, das sind doch Fakten. But the Lord said, our faith is our fact. Aber der Herr sagt, unser Glaube ist unsere Tatsache. Our fact is not this world facts. Unsere Tatsachen sind nicht die Tatsachen der Welt. And their fact is not our fact. Genauso umgekehrt. You understand me? Some days ago, I could not sleep all through the night. Vor Tagen konnte ich nicht schlafen. This fact, the word faith is fact. Der Glaube ist. But just ring the bell. Ring the bell. Ständig in meinen Gedanken. Ringing and ringing and ringing till daybreak. Oh my God. Praise the Lord. Hallelujah. And this is telling us about the spirit world and the natural world. Und das sagt uns etwas über die geistliche Welt und die physische Welt. He said we are of the spirit world. Wir gehören zur geistlichen Welt. And not the natural world. Nicht zur natürlichen Welt. And that's why the time we rejoice is quite different from when they rejoice. Deswegen die Zeit, zu der wir uns freuen, ist anders als die Zeit, zu der sie sich freuen. He said, if you wait until the time they rejoice, you will never rejoice. Du weißt, you understand what I'm saying? Zeitpunkt, wo die Menschen sich, wo die Ungläubigen sich freuen, sich zu freuen, wirst du dich niemals freuen. You see, when he speaks, is when you rejoice. Wenn Gott spricht, dann freust du dich auch. He told Joshua, he said, I have given you the Jericho wall. Er hat zu Joshua gesagt, ich habe euch diese Schlacht schon übergeben. I have given you, see, it says see, because you have to see it yourself. I have given you the Jericho. Ich habe euch diese Schlacht schon gegeben, die ist schon gewonnen. I have given it to you. And Joshua, they rejoice. Joshua, sie hat sich gefreut. You see, the time they rejoice was not the time of facts of this world. You understand? Sie haben sich nicht gefreut, als die Tatsachen der Welt da waren. You know, God's children, they are always waiting until this. The fact of this world. Gottes Kinder warten. He come into the what they call the natural world. Until they rejoice. Erst dann freuen sie sich. And that's why they never rejoice. They never see it. Deswegen sehen sie es auch nicht. Because if you really believe you have it. Wenn du wirklich glaubst, du es hast, you rejoice. Dann freust du dich auch. Even when you cannot even see it. Auch wenn du nicht sehen kannst. That you cannot see it, that it does not mean you don't have it. Nur weil du es nicht sehen kannst, bedeutet nicht, dass du es nicht hast. Faith is not future tense. Der Glaube ist nicht in der Zukunft. Let me not be too fast. Praise the Lord. Hallelujah. The spirit world. Die geistliche Welt. And the natural world. Die natürliche Welt. We are of the spirit world. Wir gehören zur geistlichen Welt. And not of the natural. Wir gehören nicht zur natürlichen. You know, we know John 6:63. The word that I speak unto you. die Worte, die ich zu euch spreche. You see, the word that is our life today. Gottes Wort ist unser Leben. His spirit ist Geist and his life. Und das Leben. The word of God is spirit. And this word of God is our life today. Und dieses Wort ist unser Leben heute. You see, here two word. Faith word and the natural word. Die geistliche Welt und die Glaubenswelt. You see, the faith world. Die Glaubenswelt. And the physical world. Die physische Welt. I've never heard of that faith world. I did not even know that faith have a word. And faith is a word of its own. Ich wusste nicht, dass der Glaube eine eigene Welt ist. That is a world of its own. Dass es eine eigene Welt ist. It's like country to country. You say different countries. And that's how it is a world of its own. Das ist der Glaube an eigene Welt. We are of the faith. We are of the faith world. Wir gehören zur Glaubenswelt. We are of the faith world. Wir gehören zur Glaubenswelt. And that's why he said we are in this world, but not of this world. So exactly, we sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. That's John 17. He said we are in this world, wir sind in dieser Welt, but we are not of this world. Aber nicht von dieser Welt. Because we are of the faith world. Weil wir zur Glaubenswelt gehören. A faith world is the life of the living. Und die Glaubenswelt, das ist die Welt der Lebendigen. You see, faith world is the life of the living. Die Glaubenswelt ist die Welt der Lebenden. It means the living live in the faith world. Die Lebenden leben in der Glaubenswelt. You see, our life, you see, we live there. We live, the just shall live by faith. Die we live there. Durch den Glauben leben. Wir leben in der Glaubenswelt. And that's our world. Und das ist unsere Welt. And we have to learn and allow the Holy Spirit to help us to know how to live in this world. Wir sollten lernen of faith. Und zulassen, dass der Heilige Geist uns zeigt, wie wir in dieser Glaubenswelt leben. It is like a fish. Es ist wie ein Fisch. You know fish. How many of you know fish? If you know fish, raise up your hand. Because we have eaten some before. You know fish. You know his world is water. Oh, really? Oh, how many of you know that? Sein Lebensraum ist das Wasser. Not land. Nicht das Land. And when he come, he visit land and he can even go. He have to go by. If not, he will die. Und wenn auf dem Land ist, muss sofort zurück ins Wasser, weil sonst stirbt er. So also are God's children. Wir sind auch Kinder Gottes. Our world is the faith world. Unser Lebensraum ist Ist der Glaube. And this is in the fact of this world. We just visit it. We just visit. Und der Lebensraum dieser Welt, den besuchen wir einfach mal. No matter how good it is, the facts. Egal wie gut diese Tatsachen sind. Who understand? I don't know if you know what. You see, no matter how beautiful it is. Egal wie schön es ist. No matter if it's evil bad. Oder das, wenn es schlecht ist. You know, when something is good, we embrace it so much. Wenn etwas gut ist, dann akzeptieren wir das. We embrace it. We welcome it so much. Wir heißen es willkommen. We want to dwell there and build the tabernacle. Just like Peter, John, and you see. We want to live there and never leave. Okay, let us build a house here and just live here dort forever. Wohnen und ein Haus bauen und für immer dort bleiben. The fish will not come out of water and say, I want to remain on the land. That I want to remain here. But the fish will without just without going back into the water. Come on, sagen, that's dann, dead. Auf, you understand? Auf den, am Strand leben, sondern muss zurück ins Wasser. His home is the sea, water. Sein Zuhause ist das Wasser. So also your home. Genauso ist dein Zuhause. Is faith. Ist der Glaube. That's why nothing is working for God's children. Deswegen funktioniert nichts für Kinder Gottes. Because yeah, he's never faith. Es ist niemals im Glauben. He's just too natural. Es ist ständig einfach zu natürlich. Until it's 1 + 1 = 2, they don't even go there. Erst wenn 1 + 1 = 2 ist, dann akzeptieren sie. The reason why things are not working. Das ist auch der Grund, weshalb Dinge nicht funktionieren. Because you know, until they can reason it with their mind, they can reason it with their mind. Erst wenn sie es zusammenrechnen können mit ihrem Kopf, erst wenn es bei ihnen Sinn macht, dann kann man den Plan verfolgen, sonst nicht. Until there is no persecution. Wenn keine Verfolgung gibt. No turbulence. Wenn es keine Turbulenzen gibt. No turbulence. Keine Schwierigkeiten. They seriously then. You've got them there after. Just prepare. Ja, ja, sie wollen vorbereitet sein. The fish can only survive in water. Der Fisch kann nur im Wasser überleben. Like Jesus said in John 15. Wie Jesus in Johannes 15 gesagt hat. Without me you can do nothing. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Who understand that? Without me you cannot survive. Ohne mich könnt ihr nicht überleben. Oh my God. Without me you are dead. Ohne mich seid ihr tot. Let us go to John 15. Johannes 15. He said, I am the true vine. And my father is the husbandman. Mein Vater ist der Weingärtner. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder, aber die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ah, more fruit. Mehr Frucht. Jesus talk about more fruit here. Jesus hat über mehr Früchte gesprochen. Fruit. Frucht. Your victory. Dein Sieg. You see the, the outside manifestation. Die äußerliche Manifestation. You know, when we have a house, wenn wir ein Haus haben, we are so satisfied with that house. Sind wir so zufrieden mit dem Haus. He doesn't want us to be satisfied with just a house. Er will nicht, dass wir nur mit einem Haus zufrieden sind. He doesn't want us to be satisfied with just two houses. Er will nicht, dass wir zufrieden sind mit zwei. Or with three or with ten. He doesn't. That's not his plan. Das ist nicht sein Plan. Because if you believe you are too much, look for God's children to give. Wenn du glaubst, you dass du zu viel hast, dann gib es doch weiter an andere Kinder. There are God's children that need your help. Es gibt Kinder Gottes, die Hilfe brauchen. Who know what I'm even saying? Who understand? Praise the Lord. Hallelujah. He said more fruit. Mehr Frucht. You know, sometimes when just one, he said no, we just want to be satisfied. Wir sagen, eins ist genug und wir wollen einfach zufrieden sein. We are only to be satisfied with Jesus. Wir wollen nur zufrieden sein mit Jesus. Be satisfied with property. Who understands? Because what you are satisfied with, your focus will be there. Then that's what you focus with. Let me not be too fast. Praise the Lord. Hallelujah. You know, to be satisfied with Jesus and to be satisfied with property, they are two different things. Zufrieden zu sein mit Jesus und zufrieden zu sein mit Gegenständen sind zwei verschiedene Dinge. Sometimes we want to mix it. Manchmal wollen wir es vermischen. Are you not? You know, are you not satisfied? Bist du nicht zufrieden? I'm only satisfied with Jesus. Ich bin nur zufrieden mit Jesus. And verse 3 said, now you are clean through the word which I have spoken unto you, and not through problems. You see? He said, you are clean through the word. Er sagt, rein um des Wortes willen. And not through problems. Nicht durch Probleme. Not through cancer. Nicht durch Krebs. You see, not through sicknesses and diseases. Nicht durch Krankheiten. Not through accidents. Nicht durch Unfälle. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can you, except you abide in me. Just like fish and the water. We are fish and the water. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Is that so difficult to understand? Das ist so schwer zu verstehen. He did not say, without the house, you can do nothing. Ich hätte nicht ohne das Haus. Who knows what I'm saying? You see? He did not say, without the car, you can do nothing. Ohne das Auto. And that's why we are not satisfied with just that, with the car. We are only satisfied with Jesus. Who understands what I'm saying? You see, we are only satisfied with him. We are not satisfied with 1,000 homes. enough. It's not big enough. Wir wollen sonstiges haben. Damit sind wir nicht zufrieden. Wir sind nur zufrieden mit Jesus Christus. If I'm abiding me, let's see this again. If a man abide not in me, now verses, sorry, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, verse 7, and my words abide in you, two things there. You abide in me. Ihr bleibt in mir. And my word abide in you. Meine Worte in euch. It's not just saying Jesus, Jesus without the word of God. Es ist nicht nur zu sagen Jesus, Jesus. Oh, understand what ohne Gottes Wort. You know, it's not just saying Jesus, Jesus everywhere without the truth. Nicht einfach Jesus, Jesus ohne die Wahrheit. The word is truth. John 17 said, my word is truth. Ist Wahrheit. Amen. He's not saying Jesus, Jesus. And they don't even know the truth. The word, the truth does not abide in them. He said, if you abide in me, you see two things here, not just one. And my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. So we are not to wonder why things are not working. Wir dürfen uns nicht wundern, weshalb Dinge nicht funktionieren. You see, it's not confessing Jesus. Es geht nicht darum, Jesus zu bekennen. Do you know the truth? Aber kennst du die Wahrheit? That's the truth. His own truth. That he, that it, it is he himself abiding you. Und wohnt er selbst in dir? Does he live in you? Lebt er in dir? And he said in verse 8. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit. So shall you be my disciples. More fruit. Mehr Frucht. And as the Father have loved me, so have I loved you. And if somebody say, I don't love you, does that bother you? Why should that bother you? So, understand? Machst du dir darüber Gedanken? Verse 9. Amina, can you help us to read it, Schatz? Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Is that not big enough when somebody tell you, I don't love you? You say, big God. The big God. Love me. Who are you? You are nobody. Ich liebe dich nicht. Dann weißt du auch, dass Gott liebt mich. Und wer ist dann dieser Mensch, der meint, dich nicht zu lieben? Even if it's your mother, your father, or whoever. Vater, wer auch brothers oder sister, friends. And say, I don't love you. Who is bigger? Wer ist größer? Or will you prefer them to love you and God say, I don't love you? Oder ist dir lieber, dass sie dich lieben, aber Gott dich nicht liebt? Praise the Lord. Halleluja. And he said, continue in my love. That's remind yourself of my love. Erinnert euch ständig an meine Liebe. You see, remember my love for erinnert you always. Euch an meine Liebe ständig. Because people are going to hate you. It's a matter of time. Euch hassen. You see, people are going to reject you. It's a matter of time. You see, people are going to run away from you. It's a matter of time. But you remind yourself of my love. Aber erinnere dich an meine Liebe. Know that I love you. Don't forget it. Don't ever forget it. Don't dare forget it. Vergiss das. Nee, forget it. You see, continue ye in my love. You continue in my love. Weiter in meiner Liebe. Keep on reminding yourself that I love you. Erinnert euch daran, dass ich euch liebe. You see, sleep with it and rise up with it. Wake up with it. Schlaf damit ein und steh damit auf. Go to work with it. Geh damit zur Arbeit. You see, when you are working, think of it that he loves you. Glaub, you know what I'm saying, please. You see, you know when you are in your place of work, you want to think of something. Thanks to everybody. You know, the other message, the other time, don't think of what they think. Denk nicht über das nach, worüber sie nachdenken. You see, don't think, you do, because everybody, we all think different things. Wir alle denken etwas. You see, think of this, continue ye in my love. Denk an, mach weiter in meiner Liebe. Think of how he loves you. Denk daran, wie sehr er dich liebt. For that is how to fall in love with him. Und so verliebst du dich in Jesus. Praise the Lord. Halleluja. And the fish again. You know, they can come outside. but they have to return into the water. Der Fisch kann rauskommen, aber er muss wieder zurück in sein Leben. Where they belong. Dort, wo er hingehört. Yeah, yeah, without, if not. Sonst. It's a matter of time. Ist eine Frage der Zeit. So also, God's children. You live in faith. Kinder, wir leben faith is your life. Wir glauben, ist dein faith Leben. Is fast. Wir glauben, das sind faith without fast. Faith, there's no salvation. Ohne Glauben, without faith, no victory. Ohne Glauben, kein Sieg. Without faith, you cannot please your father. Ohne Glauben, kannst du deinen Vater nicht gefallen. Oh, Daddy, thank you. Just like the fish, you know, our life, our home is faith. Unser Zuhause ist der Glaube. His faith. Das ist der Glaube. Always learn to quickly return there. Lerne immer wieder zurück nach Hause zu kommen. In Romans 8, let us go to Romans 8. Römer 8. Romans 8. Vers 5 to 9. Römer 8, 5 bis 9. He said, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit, the things of the spirit. Toward them. You see, after the flesh or after the spirit. Nach dem Fleisch und nach dem Geist. And in verse 6. He said, to be carnally minded is dead. To be after the flesh is dead. Unter dem Fleisch zu sehen, sein ist tot. To be in the flesh is dead. Im Fleisch zu sein ist tot. But to be in faith um is life. Zu sein ist Leben. But to be spiritually minded is life and peace. Is that so difficult? Zu sein ist oh, understand. To be the word of God minded is life and peace. Remember, he will keep him in perfect peace. Whose mind is stayed upon him. Er wird ihn in vollkommen Frieden bewahren, dass die Gedanken auf ihn gerichtet sind. Praise the Lord. Faith's word, please God. Die Glaubenswelt, das gefällt Gott. To be carnally minded is dead. Fleischlich gesinnt zu sein ist tot. Be faith minded. Sei glaubensgesinnt. Allow faith to occupy your heart. Lass zu, dass der Glaube dein Herz füllt. Live there. Lebe im Glauben. Because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the laws of God. Neither indeed can be. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. You see, the natural cannot fulfill the natürliche, the word das Natürliche of God. Kann Gottes Wort nicht erfüllen. He cannot do the job. Es kann das Werk nicht tun. You see, if you are in the outside, you cannot do the job. You better return to faith. Wenn du da draußen bist auf einmal, dann wirst du das Werk nicht vollbringen können, durch Christus. Geh lieber zurück zum Glauben. Komm so zum then, Glauben. They that are in the flesh cannot please God. Who know what I'm saying? Okay, please. Just like Hebrew 11. God, let us go to Hebrew 11. Put one hand here. And then let us go to Hebrew 11. And let us see these two together. Hebrews 11:6. He said, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is. He is now. And that he is a rewarder of them that diligently seek him. It's the A part of we are going into. He said, but without faith it is impossible to please him. Ohne Glauben ist, aber es ist unmöglich, ihn wohlzugefallen. You see, and compare, you see, just check it with this, the other side, the Romans 8:8. Und vergleich das mit Römer 8:8. Then that way he says, so then, they that are in the flesh cannot please God. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. You know, when we have victory outside, wenn wir äußerlichen Sieg haben, if your focus is in that victory, wenn dein Fokus auf diesen Sieg ist, you cannot please God. Hast du Gott nicht gefallen. You have to return to faith. Du musst wieder zurück zum Glauben gehen. Amen. Amen. I'm back to Romans 8:8. Römer 8:8. He said the flesh world cannot please God. Die fleischliche Welt kann Gott nicht gefallen. The flesh world cannot please God. Die fleischliche Welt kann Gott nicht gefallen. It's only the faith world die that can please God. Kann Gott gefallen. The flesh world, because it's a world of its own, the flesh. Die fleischliche Welt cannot please God. Kann Gott nicht gefallen. Only the faith world. Nur die Glaubenswelt kann Gott gefallen. We are the living can dwell and not the dead. Dort, wo die Lebendigen leben und nicht die Toten. You see, the living dwell there. Die Lebendigen leben dort. He said, he is the God of the living. Denn er ist der Gott der Lebendigen, nicht der Gott der Toten. Oh my God. The dead cannot live in the faith world. Die Toten können nicht in der Glaubenswelt leben. Only the living can live there. Nur die Lebendigen können dort leben. The dead cannot please God. Die Toten können Gott nicht gefallen. There have to be a change in the spirit. Es muss eine Veränderung im Geist geben. You see, the life has to come to the spirit. Das Leben into muss your zum Geist spirit. Kommen. Muss in deinen Geist kommen. We live by faith. Wir leben durch den Glauben. We live in the world, we live in the faith world. Wir leben in der Glaubenswelt. And not visiting it. Und wir suchen diese Welt. Just like the fish and wie the der water. Fisch und das Wasser. And in the carnal world. In der fleischlichen Welt. You see the carnal world. Die fleischliche Welt. They are the same. You see the flesh world. Die fleischliche the Welt. The carnal world. Everything there, they are our five senses. Alles, da geht's einfach nur um die fünf Sinne. You see, five senses die fünf is Sinne. Their facts. Das sind ihre Fakten. What they see, what they hear, was they feel. Was sie fühlen. You see, what they smell and what they taste. Was sie schmecken. In Christ's kingdom, faith is our fact. Im Königreich von Christus ist der Glaube unsere Tatsache. And in, for them, until they see it, they don't believe. Aber die Welt, für die, wenn sie es sehen, dann glauben sie es. But we don't even need to see before we believe. Aber wir Kinder Gottes müssen nicht erst sehen, bevor wir glauben. Though we also see. Auch wenn wir sehen. Who understand? Though we also see. Auch wenn wir sehen. We also see. We have to see it. Wir müssen es auch sehen. But we see. That we don't see the way they see. Wir sehen, aber wir sehen nicht so wie sie. We don't see the way they see. Wir sehen nicht so wie sie. But we see. Aber wir sehen. In Joshua 6. Let us go to Joshua 6. Joshua 6. Joshua 6, verse 2. Two, can you help us to read just verse 2? Da sprach der Herr zu Joshua, ich gebe die Stadt ihrem König und seinen Soldaten in eure Gewalt. And the Lord said unto Joshua, see, Because you have to see it before it belongs to you. Du musst es sehen, bevor es dir gehört. If you cannot see it, you cannot have it. Kannst du es auch nicht haben. You have to see it in the spiritual world. Du musst es im Geistlichen sehen. You see, you have to believe the word of God enough. Das Wort glauben. That is more real to you than the than what you see with your naked eyes. Ist das für dich realer als was du mit deinen physischen Augen siehst? He says, see, because you have to see it. Du wirst sehen. And because without you seeing it, you cannot have it. Wenn du es nicht siehst, dann wirst du es nicht haben. I have given into your hand Jericho and the king thereof and the mighty men of valor. And you have to see with your spiritual eyes. Du musst sehen mit deinem geistlichen Augen. It is not what others see. Es ist nicht das, was andere sehen. They cannot see the word of God. Sie können Gottes Wort nicht sehen. They cannot see faith. Sie können den Glauben nicht They sehen. They cannot see the truth. Sie können die Wahrheit nicht sehen. But you have a supernatural eyes. Aber du hast übernatürliche Augen. That you use to see the word of God. Um Gottes Wort zu sehen. That you use to see the truth. Die Wahrheit zu sehen. That you believe it more than what outside Dass is telling you. Dass du die Wahrheit mehr glaubst als das, was die Außenwelt dir zeigt. Their word is natural. Ihr Wort ist natürlich. You see, their word. Ihr Wort. The word of the unsaved is natural. Die Welt der Ungläubigen ist unglaublich. But your word is this in the spirit world. Aber deine Welt ist die geistliche Welt. In 2 Corinthians 4. 2 Corinthians 4. Corinthians 4, verse 18. 2 Korinther 4, 18. He said, why we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. The natural eyes cannot see it. Die natürlichen Augen können das nicht sehen. You can only see it with this supernatural eyes. Du kannst das nur mit deinen übernatürlichen Augen sehen. And you don't see for others. Und du siehst nicht für andere. You see, you don't see for others. Du kannst nicht für andere sehen. You allow them to see. Du musst zulassen, dass sie selbst sehen. Let them see it themselves. Lass uns sie selbst sehen. Who understand? You don't see for others. Du kannst nicht für andere sehen. Until they see the word themselves, it will not work for them. Erst wenn sie das Wort selbst sehen, dann wird es funktionieren. You don't confess for others. Du kannst nicht für andere bezeugen. Jesus, you know, he said, take up your cross and follow Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir. If you believe, they don't believe, then. Wenn du glaubst, aber du nicht glaubst, wird es nicht funktionieren. Until they believe. Sie müssen es auch glauben. You know Jesus when he said the blind leads the blind. Als Jesus gesagt hat, die Blinden führen. He was not talking about the natural eyes. Hat er nicht über die natürlichen Augen gesprochen? My God. Matthew 15. Let us quickly go there. Matthew 15. From verse 7. Matthäus 15 von Vers 7. He said, ye hypocrites, why did Isaiah prophesy of your saying, of you saying, these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. We don't need to look far to see people like that everywhere today. Wir müssen nicht weit schauen, um die Leute, so welche Leute zu sehen. Everywhere, they are followed. They are everywhere today. Überall gibt es diese Leute. Until you now see them pregnant. Until you now see them, you see, you know, they can go argue with you. You know, the Holy Spirit reveals things and people argue it. I don't leave them alone. Offenbart Dinge und Leute bestreiten das, aber ich glaube, sie haben Ruhe. I can just reveal things. When I ask, they argument. And you see, they are coming, they are saying, I just leave them. Until they see the outside of them, people don't even know what is happening. He said, these people draw nigh unto me with their mouth and honor me with their lips. But their heart is far from me. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. You know, they worship God also. Ihr wisst, sie dienen Gott. They worship Jesus also. Sie dienen Jesus. But even they do worship me. Vergeblich, aber verehren sie mich. You know, they worship him, but in vain. In vain they do worship me. It's not that they don't worship me. Sie ehren ihn. They go to churches. Sie gehen zur Kirche. They will pray. Sie beten selbst. Even they fast. Sie fasten. But in vain they do worship me. Teaching for doctrine the commandment of men. Praise the Lord. Hallelujah. And he called the multitude and said unto them, hear and understand. Because you can hear and not understand. Und er rief die Volksmenge zu sich und sprach: A lot hear, but they don't understand. Hört und versteht, denn viele hören, aber verstehen nicht. Not that which goeth into the mouth defileth a man. But that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern das, was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. There came his disciples and said unto him, before them, 11. He said, not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. You see here, You know the Lazarus that desire to be poor. You get the Lazarus there. Sich gewünscht hat, arm zu sein. Though he desired to be poor, but he was able to make heaven. Er hat sich gewünscht, arm zu sein, aber er war trotzdem im Himmel danach. But that you reject the goodness of God in your life. Eben die Gutmütigkeit Gottes in deinem Leben verweigert. You see, what he came to die for. Er you see, the victory he died for. Sieg, für den er that he said belonged to you. Für den gehört. You know, a lot of us reject it. Viele von uns verweigern das. Because we just want to follow religion. Wir wollen von der Religion folgen. But that he rejected God's word. Aber dass er Gottes Reichtum. That does not make him not to make heaven. Hat ihn nicht seine Erlösung gekostet. But there are things that can make you not to make heaven. Aber es gibt Dinge, die deine Erlösung kosten werden. Rejecting Christ. Jesus Christus zu verweigern. Which is the root. Das ist die Wurzel. And we are the two, they are not the same place. Nicht you see, rejecting Christ and you see, just not accepting the goodness of the Lord. Oder die Gutmütigkeit Gottes verweigern. That he wants you to be well. Dass er will, dass du gesund bist. That he wants you to have the wealth that he came to give you. Then in verse 12, he said, then came his disciple and said unto him, knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? But he answered and said, no son will be offended when you tell them the truth. Einige werden angegriffen sein, sich angegriffen fühlen, wenn man ihnen die Wahrheit sagt. You see, there are things that they want to hear, there are things they don't want to hear. Es gibt Dinge, die sie hören wollen, und die sie nicht hören möchten. You know, when you talk about money in the kingdom of God, it irritates people. Im Königreich Gott, wenn du über Geld predigst, im Königreich Gottes, irritiert das Menschen. You see, it irritates them. Because of selfishness. Because it's just about you alone. But he answered and said, every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. Let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind leads the blind, both shall fall into the ditch. You see, here he's talking about the blind. He said the Pharisees, they were blind. But they have their eyes so wide like saucer, you see. weit offen. They have their eyes. But there is another eye. Aber es geht andere Augen. In the spirit world that you use to see the word of God and believe it. Die Augen, die du nutzt in der geistlichen Welt, um Gottes Wort zu sehen und zu glauben. And we also know that Jesus said, those who have ears, let them hear. Wir wissen auch, dass Jesus sagt, die Ohren haben, sie sollen hören. We know that everybody have ears. Jeder hat Ohren. But he was not talking about the outside ears. Es ist nicht um die äußerlichen Ohren. So also believe. He said others can believe whatever they want to believe. Andere können glauben, was sie wollen. But what do you believe? Was glaubst du? Who understand? What do you believe? Was glaubst du? It's not what they believe, but what do you believe? Was glaubst du? You know, in Mark 5, it's very popular. Let us go there, Mark 5. Markus 5. Verse 35. Markus 5, 35. Praise the Lord. Hallelujah. While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house a certain which said, your daughter is dead. You know, they have seen the daughter, they believe the daughter was dead. Sie haben die Tochter gesehen und haben geglaubt, dass ihre Tochter tot ist. Why troublest thou the master? Wieso besorgst du auch den Meister? Wie nervst du ihn damit noch? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, be not afraid, only believe. You know what they believe, don't allow it to bother you. Das, was sie glauben, dass sie das Gedanken machen. You know, sometimes we want them to believe what we believe. Dann wollen wir, dass sie das glauben, was wir glauben. You say, well, we are almost forcing it to their throat. Wir wollen sie fast schon You see that you must believe it. Du musst es glauben. They don't need to believe it. Sie müssen es nicht glauben. But what about you? Do you believe? Ich frage, es glaubst du? You know, in verse 36 again, please. Vers 36. Here Jesus said, there is another belief. That is different from their belief. Der anders als deren Glauben. You see, your belief and their belief, they are not the same. Deren Glaube ist nicht der gleiche. They believe something. Sie glauben an etwas. But you also believe. Aber du glaubst auch an etwas. You see, you believe. There are two beliefs here. Sie zwei Glauben. Don't see what they see. Sehen nicht das, was sie sehen. And he said, be not afraid. Fürchte dich nicht. You know, if you believe what they believe, you will be afraid. Was sie you glauben, understand? Angst haben. If you see what they see, you will be afraid. Was sie sehen, wirst du Angst haben. And if you hear what they hear, you will be afraid. Wirst du auch Angst haben. You know, if you, if you, your, the senses, you will never be able to believe the word of God. Und wenn dein Lebenswandel immer sich um das dreht, was du siehst, wirst du niemals glauben können. You will always be looking for what makes sense. Du wirst immer noch etwas suchen, was Sinn macht. You see, I should go to my father's house. What about when my father kicked me? What about this? What about that? You see, it doesn't make sense in the natural. Die Worte Gottes, die Pläne, die Gott für dich hat, werden keinen Sinn für dich ergeben. Five senses is fear. Den fünf Sinnen bedeutet Angst. They will make you to be afraid. Sie werden dir Angst einjagen. Learn to return to faith. Lerne zurück in die Glaubenswelt zu gehen, in deinen Lebensraum. You see, five senses is doubt. Fünf Sinne bedeuten Zweifel. Reasoning. The God's word. Gottes Wort irgendwie auszutüfteln, sich darüber Gedanken zu machen. And it will make you to doubt. Und es wird dazu führen, dass du zweifelst. You see, for the natural mind, a dead child is still alive. How is it possible? Denn für den natürlichen Verstand ist ein totes Kind tot. You see, also, another example, no money in my account. Noch ein anderes Beispiel, auch wie kein Geld mehr auf dem Konto. No money in your account. Then you still believe you have money in your account. You know, Abraham, there was nothing to hope for. No money in your account. You know, nothing to hope for. But that does not mean there is no hope. Nothing to believe. Let us go there. Let's go there. Romans 4. Römer 4. Praise the Lord. Halleluja. Reject whatever the outside is telling you. Weil so das, was die äußere Welt mir sagt. You see, the report of the doctor whatsoever is outside, the news. Die Nachricht. The letter that have just come to you, the letter of rejection. Briefe der Verweigerung. You see, the letter of rejection, of deportation, or whatsoever. the letter, or you see what the world calls negative result, negative letter. Negative it does not belong to God's children. You don't walk by what you see, you walk by the word of God. Du wandelst nicht durch das, was du siehst, sondern durch Gottes Wort. The word, you see, what you see, we keep on lying to you. Und das, was du siehst, wird dich ständig anlügen. Because Satan will want to steal from you through them. Weil der Teufel will dadurch stehlen. Romans 4. Römer 4. From 18. 18. He said, who against hope, believe in hope? That's Abraham. That he may become the father of many nations. According to that which was spoken, so shall your seed be. Er hat da, wo nicht zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage. So soll dein Same sein. You saw you go to account, no money, but you still believe you have money there. Gehst zum Konto und siehst da, das ist einfach nicht, aber du glaubst einfach, dass da alles Abraham ist, was du brauchst. He never believed there's nothing there. Aber hat nicht geglaubt, dass da nichts ist. Who against hope believed in hope? Wo nicht zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt hat. Not you to hope for. Nichts zu hoffen. Nichts zu hoffen. Everything, no. Zero, auch zero. Nichtslos. But upon all, he still believed. Dennoch hat er geglaubt. Who will believe that way? Wer wird noch so glauben? God is looking for somebody that will believe that way. Sucht nach Leuten, die immer noch so glauben. You see, that to somebody that will say, you will not be like Thomas. You're not Thomas. Thomas until I see the mark, erst wenn ich die, I will die not Wunden believe. Sehe, dann glaube ich. And somebody that says, the word is enough for me, the centurion man. Dein Wort reicht mir, wie der Hauptmann. I don't need any other thing. He's enough. Ich brauche nicht mehr, das reicht mir. Someone looking for signs and wonders. Aber so viele Leute suchen nach Zeichen und Wunder. We have more than signs and wonders already. The word of God is our signs and wonders. Gottes Wort ist unser Zeichen und unser Wunder. Believe it. Glaube daran. That's how it comes out. So kommt es auch. I be not weak in faith. His faith was never weak. Seid nicht schwach, das ist interessant. His faith was never weak. Sein Glaube war nicht schwach. He considered not his own body now dead. You see, the body was dead. Sein Leib war tot. Nothing to write home about. When he was about 100 years old. Neither yet the deadness of Sarah's womb. Sarah's womb was dead. Sarahs Mutterleib war tot. Er war nicht nur alt, sondern tot. Was completely dead. Vollkommen tot. Not walking at all. And there is no doctor to manipulate things, to fix things, you see. Und er war kein Arzt, der hätte irgendwas Künstliches herstellen können, um das zu ersetzen oder das wiederzubeleben. You know, today we have doctors that heute we go to. Heute haben wir Ärzte, zu denen man hinfliegt. Oh, I pray, so let me go to the doctor. So ich habe gebetet, dann gehe ich zum Arzt und er hat noch andere Lösungen für mich. But these people are, I don't know. No doctor. Da gibt es nicht. To go to. Da gibt es nur ein Mensch. Today we have banks to even quickly run to. Heute haben wir Banken, die wir gehen. I've waited, I've been waiting and waiting. Okay, let me check this bank. Nehme ich halt den Kredit auf. Oh, I've been waiting, I've waited. This pain is too. Let me go to the doctor so that he will tell me what to do. Gehe ich halt zum Arzt und dann lasse ich mir sagen, was ich zu tun habe. Verse 20 says, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, dem er Gott die Ehre gab. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. And therefore it was imputed to him for righteousness. You see, faith is our righteousness. Er glaubt in die Gerechtigkeit. You see, believing God is not the good you do that is your righteousness. Das Gute, was du tust, ist nicht deine Feeding the poor, adopting children. Kinder zu adoptieren oder Menschen zu versorgen. Doing what, you know, just helping people everywhere. Überall für Menschen zu helfen. But believing the word of God. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, Gottes Wort zu glauben. That there is nothing impossible for him. Nichts It's our righteousness. No matter how outside world look like. Egal wie die Außenwelt aussieht. Bad. Am schlecht. You see, very bad. Sehr schlecht. Of good. Oder sehr gut. Very, very, very good. Sehr, sehr, sehr gut. We don't live there. Wir leben dort nicht. You see, don't live there. That is not your life. Das ist nicht dein Leben. You know. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when you bring a fish, let me come into that of fish again. Bring fish and take it to the palace. You know, the palace is beautiful. Du ein Fisch in ein Palast bringst. You put it on your bed. On your bed. Das ist wunderschön. You see, no water. Aber das ist kein Wasser. The other place is beautiful. Der Ort ist wunderschön. Though it is soft, the bed is soft. Das Bett ist weich. There are some soft beds. Okay, why should that? That's so soft. It's like agege bread. You know agege bread. Okay, you don't know agege bread. If Nigeria, they are here, they will know. They know what agege. Agege bread. You just press it like this. Big like this. When you press it like this, so soft. Praise the Lord. You see, some. You see, don't. No matter how soft it is. But the fish cannot survive. Der Fisch kann nicht überleben. Why? Because it is not the right place. Weil es nicht sein Lebensraum ist. So also God's children. Genauso ist auch für Kinder Gottes. Our life is the faith world. Unser Lebensraum ist der Glaube. And not the outside world. Und nicht die äußerliche Welt. Praise the Lord. Hallelujah. No matter the result. Egal was das Ergebnis ist. No matter whatever it is. The kingdom of Christ have its own facts. Das Königreich Gottes hat seine eigenen Tatsachen. It have its own facts. Seine eigenen Tatsachen. Only the natural man, the natural, it's impossible for the natural eyes to see it. Es ist unmöglich für den natürlichen Menschen, das zu sehen. We live by the fact of the kingdom of Christ. Durch die Tatsachen von Gottes Wort, von Gottes which is faith. Und das ist der Glaube. We are in this world. Wir sind auf dieser Welt. But not of the fact of this world. Aber nicht von den Fakten dieser Welt betroffen. Please listen, we are in this world. Wir sind auf dieser Welt. But we are not in the fact of this world. Aber wir leben nicht in den Tatsachen dieser Welt. We have our own facts. Wir haben unsere eigenen Tatsachen. Our facts is faith. Unsere Tatsache ist der Glaube. You know what I'm saying? It is a fact. Sagen, es ist aber Tatsache. You see, it is a fact. Es ist Tatsache. You see, is that fact your fact? Aber ist das deine Tatsache? In Christ's kingdom. Im Königreich von Christus. Your fact is faith. Ist deine Tatsache der Glaube. This world fact changes. Diese Welt, die Tatsache der Welt wird sich verändern. And they are temporary. Und sie ist nur zeitlich. But our fact never changes. Unsere Tatsache ist ewig. The same is, it is the same yesterday, today and in the future. Sie ist gleich gestern, heute und für immer. You see, our fact never changes. Unsere Tatsache verändert sich nicht. Again, no matter how good the outside is. Egal wie schön das Äußere ist. The judge live by the inside. Die Rechte. Which is faith. Leben durch den Glauben. You see, learn to always return to faith. Lerne immer wieder zurück zum Glauben. Refuse to live outside. Weigere dich äußerlich zu leben. You know, there's a song we normally sing. Ein Lied, was wir singen. Double, double. Alles ist doppelt. You know, there's a song. Everything a double, double. Alles ist doppelt. Double, double. It is true in the kingdom is even triple, triple. Bestimmt, Königreich Gottes ist sogar dreifach. There are so many, there are so many. You know, the world we are born into is loaded. Die Welten, die wir geboren worden sind, ist gefüllt. You see, it's loaded. Die ist überfüllt. But for so many, it is single, single, and not double, even double, double. Einfach nur einzeln, einzeln. Once we don't have it outside, äußerlich hast, we embrace it. Dann akzeptieren wir. Ah, we are satisfied with it. Wir sind zufrieden damit. Let me give an example here. Ein Beispiel. If you are believing God for a house, wenn du Gott vertraust für ein Haus, and you now have the house in the physical world. Don't allow your focus to be in the house. Lass es zu, dass dein Fokus auf diesem Haus bleibt. Your focus should always be in faith. Dein Fokus sollte immer auf dem Glauben bleiben. Learn to return to faith. Lerne zurück zum Glauben zu gehen. You see, don't be satisfied with that house. Sei be satisfied with Haus, faith, with the word of God. Sei zufrieden mit dem Glauben, sei zufrieden mit Gottes Wort. Be satisfied with faith and not with properties. Und nicht mit Gegenständen. Two different things. Sind zwei verschiedene Sachen. No matter how beautiful or big the house is, das Haus ist, don't be satisfied with it. Zufrieden damit. Be satisfied with Jesus alone. Mit Jesus allein. With faith. Learn always to return to faith. Lerne immer zurück zum Glauben zu kehren. In our faith world, is where there is no end. In der Glaubenswelt. No end to victory. Die ist ewig. There is no end of victory. Das ist kein Ende vom Sieg. No end of things. Kein Ende von Dingen. The supply is more than demanded. The supply. Die Versorgung ist viel mehr als der Bedarf. Don't be satisfied with the outside. Sei zufrieden mit dem Äußerlichen. The fact of this world. Die Fakten dieser Welt. You see, the fact of this world is I have this house. Die Tatsache the house Welt, outside. Everybody can see it. That's a fact. Und ich wohne da. He said we are not to be satisfied with it. Aber wir sollen nicht damit zufrieden sein. But be satisfied with the faith world. Mit der two worlds. You know, if I do I have pen here? Let me quickly have it here. Faith world. Word. Then that is faith world. Faith world. And this is your house or your car. Do you understand it? You see, this is the word of God. This is faith word, F-A-I-T-H-T. You see, faith world. You see, faith world, that is house, your car. And when you now have the victory, you now come here, you know, this is your the victory you have now. And so many of us, we want to remain here and build the tabernacle there. Und dort einfach ein Haus bauen. And we hardly remember here. Und wir vergessen die Glaubenswelt. You see, we hardly remember here. Wir erinnern uns nicht mehr. Where we are coming from. Woher wir eigentlich kommen. Our the victory, they are here. Der ganze Sieg, der kommt. This is not where your victory are. Aber der Sieg ist nicht in diesem. The house, the car, they are coming from the faith world. Dieses Haus, das Auto, die Ehe, all diese Sachen kommen aus der Glaubenswelt. And here is Jesus. Und dort ist die you see, they are all coming here, from here. They are coming from here. Alles kommt von hier. And as you embrace the house. Aber wenn du das, und wenn du das Haus empfängst. As you embrace the car. Das Auto empfängst. You see, there is more things supposed to be coming out. Da sollten eigentlich noch mehr Sachen. But it prevents more things to come out. Aber weil du halt an diesen Dingen, die schon da sind, festhängst, werden nicht mehr Dinge rauskommen können. And you see, and so many of us, after some time, maybe we just, okay, we are in need again, then we are going back to the faith world. Einige von uns, dann wenden wir erst das neue Auto brauchen, weil das alte jetzt kaputt ist, dann gehen wir wieder zurück in den Glauben. But every all the time, this is our life. Aber eigentlich ist der Glaube... It's like the fish that's talking about. You see, the fish live in water. Der Fisch lebt im Wasser. That place is not the home. Dieser, da draußen, das ist nicht seine Welt. You see, they have to come back into the water. Er muss zurück in sein Leben. So also God's children. Genauso nach Gottes Kinder. Faith is our world. Der Glaube ist unser Lebensraum. Amen. Amen. Don't be satisfied with the outside. With the house, with the car. Mit dem Haus, mit dem Auto. Don't be satisfied with the property. And even in marriage. You know, when we are believing God for our husband. Wenn wir Gott vertrauen, wie unserem Ehemann, our wife. And once we have him or her. Wenn wir diese Person dann haben, we are satisfied with our husband, with our wife. Mit unserem Ehemann, unserer Ehefrau. Don't be satisfied with them. Be satisfied with Jesus. Who understand? You see, be satisfied with Jesus alone. Because for the marriage to even remain, depend on your faith, the faith. Because you have to go to the faith so that the marriage can be going on. Denn nur in der Glaubenswelt kann diese Ehe auch bestehen. Who understand? You see, without faith, you see, if you are just your husband, you are not here. Here, all supplies are coming from the faith world. Die ganze Versorgung aus der Glaubenswelt. The protection is coming from the faith world. Aus der Glaubenswelt. The security is coming from the faith world. Aus der Glaubenswelt. Everything you see, the maintenance of the marriage. Because it's like a car. If you buy it, you have to maintain it or it has. Von dieser Ehe, die kommt aus der Glaubenswelt. You see, in marriage, you have to maintain it. Eine Ehe musst du instand halten. And it is everything, the maintenance is coming from the faith world. Diese Wahrheit dieser Ehe kommt nur aus dem Glauben. But if you remain there, wenn du in dieser physischen, you see, I'll never go back to the faith world. Wenn du zur Glaubenswelt gehst, what happened? Was passiert dann? You see, Jesus said, abide in me. Jesus sagt, bleibt am Stand. Without me, you can do nothing. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Praise the Lord. Amen. Who understand? Amen. Amen. Amen. First Timothy. Let us quickly go there and see what we have there. First Timothy. First Timothy 6. First Timothy 6. Timothy 6, 5 to 12. Who will help us to read? Two, can you help us to read that? 5 to 12. Ständig sind sie in Streitereien verwickelt. Man könnte meinen, sie hätten den Verstand verloren und die Wahrheit nie gehört. Sie versuchen sogar mit dem Glauben an Jesus Christus Geschäfte zu machen. Dabei ist doch jeder reich, der an Gott glaubt und mit dem zufrieden ist, was er hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Wie oft erliegen Menschen, die um jeden Preis reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels, wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen. Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihm verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? Du aber, mein lieber Timotheus, gehörst Gott und dienst ihm. Deshalb meide all diese Dinge. Bemühe dich vielmehr mit aller Kraft darum, das Richtige zu tun. Gott zu dienen, ihm zu vertrauen und deine Mitmenschen von ganzem Herzen zu lieben. Begegne ihm mit Geduld und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Erringe so das ewige Leben. Dazu hat dich Gott berufen und das hast du vor vielen Zeugen bekannt. Praise the Lord. Halleluja. Perverse disputings of men of corrupt minds and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such withdraw yourself. Who are those he's talking about? Isn't he from denen er spricht? You see, those that we remain here. You see, those that we remain here. You see, that we now see here as godliness. Our godliness is here. Die den Gegenstand, diesen Besitz oder diese Ehe oder diesen Ehemann, keine Ahnung, das, was sie von Gott bekommen haben, als ihr Zuhause sehen. You see, the property is not the godliness. Der Gegenstand ist nicht die Göttlichkeit. You don't know the word. You don't embrace the properties. Du nimmst nicht einfach diese Gegenstände an. You are not to be satisfied with the properties. Du hast nicht zufrieden sein mit den Gegenständen. Because the properties is uncountable. Denn diese Gegenstände sind unzählbar. Because they are all in the spirit world, which is faith world. Sind alle in der Glaubenswelt. They are there. But until you are there, they are not coming out. Aber erst wenn du in dieser Glaubenswelt bist, dann sind diese Sachen auch physisch für dich da. Let's see gain as godliness. When victory comes, they just ignore the faith world. Wenn der Sieg da ist, ignorieren sie die Glaubenswelt. They ignore the faith world. Sie ignorieren die Glaubenswelt. They're proud of the victory outside. They're so proud of it. Sie äußerlich bekommen haben. He said, from such withdraw yourself. Von so welchen uns dich fernhalten. You see, we are to be proud of Christ. Wir sollen stolz sein auf Christus. In Vers 6. And he said, but godliness with contentment is great gain. Godliness. All those who live godly in Christ Jesus. Leben Christus Jesus. You see, all those who live godly. Godliness is not just godliness without Christ. Gottesfurcht ist nicht einfach nur Gottesfurcht ohne Jesus. You see, there is no godliness without Christ. Es gibt keine Gottesfurcht ohne Christus. Godliness without Christ is Satan. Gottesfurcht ohne Christus ist Teufel. Godliness without Christ. Gottesfurcht ohne Christus is Satan. Achso, Gottesfürchtiges Leben. Guck nochmal. Genau, oder Gottesfürchtiges Leben. Hier steht Gottesfurcht. Okay. Sorry. Praise the Lord. Hallelujah. But godliness with contentment is great gain. Aber die Gottesfurcht, eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. You see, the godliness is talking about here. Is godliness with Christ. Wie geht's denn in Gottesfurcht mit Christus? And not godliness without Christ. Und nicht Gottesfurcht ohne Christus. And be satisfied with Christ. Und sei zufrieden mit Jesus. You see, two things here, but godliness, that is Godliness with Christ. Gottesfurcht mit Christus. Plus, then he said, with contentment. That is, you are satisfied with Christ. Plus die Zufriedenheit mit Christus. You see, it's great gain. Das ist eine große Bereicherung. For we brought nothing into this world. Nothing. Nichts haben wir in die Welt hineingebracht. It is true, we brought nothing into this world. And that is the reason why we are not to be satisfied with things. Das ist der Grund, weshalb wir nicht zufrieden sein sollen mit ihm. But with Christ alone. Mit Christus allein. Be satisfied with Christ. Sei zufrieden mit Christus. And not with things. Nicht mit Dingen. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. You see all the houses, the cars. You are not to be satisfied with them. You are to be satisfied with Christ, that because it's only Christ that will follow you to the end. All others, they are just temporary. Nur für eine bestimmte Zeit. Be satisfied with Christ alone. Zufrieden mit Christus allein. Not be satisfied with your job. Sei zufrieden mit deiner Arbeit. You know, we say, I'm just satisfied with this job. Sag, ich bin so zufrieden mit dieser Arbeit. And you say, do whatever you are satisfied with, will control your life. Aber das, womit du zufrieden bist, wird dein Leben kontrollieren. Be satisfied with what you can take out. Yeah. You see, 7b. And it is certain we can carry nothing out. You see, the reason why you are not to be satisfied with them. Be satisfied with just what you can take out, that can follow you to the end. That's the word. That's Christ. That's faith. That's der Glaube. The faith word. Die Glaubenswort. What you are satisfied with will control you. Das, womit du zufrieden bist, you know that. If you are so satisfied with your job, you want to use all your power. You see, you just relax. Wenn du deinen Job, dann wirst du alles dafür tun. It will control you. Es wird dich kontrollieren. The reason why we should be satisfied with Christ alone. Der Grund, weshalb wir einfach nur mit Christus zufrieden sein sollen. Whatever you are satisfied with, will control you. Denn das, womit du zufrieden bist, wird dich kontrollieren. Your focus will be on what you are satisfied with. Dein Fokus wird auf dem, womit du zufrieden bist. You know, your focus will be on whatever you are satisfied with. Dein Fokus wird auf dem liegen, womit du zufrieden bist. You see, and it will give you peace. Es wird dir Frieden schenken. It's only Christ that is to give you peace. Aber Christus sollte dir Frieden schenken. Who understand? You see, it's not material that is to give you peace. Nicht Gegenstände sollten dir Frieden. You know, when we don't think of our husband, how good he is, we are so satisfied. Wenn man immer toll und super er ist, dann sind wir so zufrieden, so ruhig. Think of Jesus, you know. Aber denk lieber an Jesus. That is so good to you, to your husband. That is the reason that you married this man. Das ist auch der Grund, dass er diesen Mann hat. The reason why he's still your husband today. Dieser Mann immer noch dein Mann. You see, instead of praising the man, you praise anstatt den Christ. Mann zu loben, lobe lieber Christus. You see, you know, what you are satisfied with, you praise it. Denn das, was du zufrieden bist, das betest du an. Das feierst du. You will always pursue what you want to be satisfied with. Du understand das, that? Dem hinterher, ja, dem du zufrieden bist. You see, what you want to be satisfied with, you was will always pursue it. Du wirst immer hinterher sein. Because until you get it, you are not satisfied. If it's money, you see, you pursue it. Until you get it, you are not satisfied. Erst wenn du es hast, dann bist du zufrieden. Erst wenn ich diese Nummern sehe. But if it is Jesus alone, Jesus, you don't need, you see, you don't pursue money. Money pursue you. Praise the Lord. Amen. You see, religion and the world want people to be satisfied with things. They want people to be satisfied with things. Be satisfied with your job. You know they will ask you, are you satisfied? Just tell them I'm satisfied with Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Let it be your answer, I'm just satisfied. satisfied with Jesus. Ich bin zufrieden mit Jesus. Materia is not my life. Das ist nicht mein Leben. His Christ, that is my life. Das ist so. Um ihn dreht sich mein Leben. Religion, the world want people to be satisfied with things. Religion, die Welt wollen, dass du zufrieden bist mit Gegenständen, mit Dingen. You see, the reason people pursue things because they want to feel satisfied. Hinter ihren Wünschen, hinter ihren Träumen her, weil sie endlich zufrieden sein wollen. And until they get it, they are never satisfied. Sie kommen dann nicht zufrieden. The kingdom of Christ wants us to be satisfied with Christ. Das Königreich von Christus will, dass wir zufrieden sind mit ihm allein. Amen. Amen. We still have some minutes. If you are satisfied with Jesus, having things will not bother you. Who understands? If you are satisfied with Jesus, wenn du zufrieden bist mit Jesus, having property. You see, they are coming out, they are not coming out. We know if you bother you. Amen. You know, sometimes we are yes, let it come on, let it come on. We want to come. We want to know, you see. Do you know why? Because you are not satisfied with Jesus. You see, if you are satisfied, it doesn't matter how many years. It takes. If you are satisfied with Jesus, whatever you are believing Christ for, egal wofür du Gott vertraust, if he come outside or not, it doesn't bother you. Das macht dir keine Sorgen. Why? Because you are so satisfied with him. There is peace in your heart. Nothing is just worrying you. You don't just go to bed and start crying. But when you don't think of it. Instead, once you think of it, you just praise God. Lobst den Herrn, wenn du darüber nachdenkst. Again, you will pursue what you want to be satisfied with. Du wirst dem hinterherjagen, mit dem du zufrieden sein willst. Some people pursue having children. Leute sind hinter Kinder gekommen her. Because they believe until they have them, they are not satisfied. Sie glauben, erst wenn ich Kinder habe, bin ich zufrieden. Some people pursue money. Einfach because they believe until they have them, they are not complete. Geld habe, vollkommen. Let it be only Jesus the reason why I am complete. Jesus Christus, der Grund, vollkommen. Christ or the world. Let us look at somebody that he believed that he was just satisfied. Es ist mal jemand angucken, Luke 12. Dachte, dass er zufrieden ist. Lukas 12. Somebody that believed that he was satisfied. Ich glaube, dass er zufrieden from verse 16, I will quickly read. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentiful. You see, there is plenty to eat, to drink. Genug zu trinken, genug zu essen. You see, somebody is satisfied here. Er ist zufrieden. With the money that is coming in. Mit dem Geld, was reinkommt. Somebody is satisfied with material. Er ist zufrieden mit dem materiellen Dingen. Somebody is satisfied with property. Er ist zufrieden mit dem, was er alles hat. And he thought, this is verse 17, and he thought within himself, saying, what shall I do because I have no room where to bestow my fruit? There are so many. So viel. Ich brauche ein Ankleidezimmer. The bank is full. Das Konto ist überfüllt. The cupboard is full. My portemonnaie is full. Platz aus mein Portemonnaie. Ich brauche mir ein größeres zu legen. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater and there will I bestow all my fruit and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods. Lived for many years. Take thy ease, eat, drink, and be merry. Somebody that is satisfied with the job and everything. Jemand, der zufrieden ist mit allem, was er um sich herum hat. But not satisfied with Jesus. Aber nicht zufrieden mit Jesus. But God said unto him, you know, we always ask people, are you satisfied? Wir fragen Leute ständig, bist du zufrieden? Give them the kingdom answer. Gib ihnen die Antwort von Christus. Give them Christ answer. Die Antwort von Christus. Always learn to say, I'm satisfied with Jesus. Immer zu sagen, ich bin zufrieden mit Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? Because he's not taking anything away. Der kann nicht mitnehmen. They cannot bury him with this house. Man kann ihn nicht mit seinem Haus. You know, the grave is too small to occupy the house. Das Haus mit the house is bigger than the grave. Das Haus ist größer als das Grab. You cannot carry sparkasse to the grave. Citibank, you see? City all these Deutsche Bank, you see, they cannot carry it. You see, what money will remain at home? They are all at home. Das ist alles zu Hause. You see, so all those things that he was satisfied Dinge, with. Denen er zufrieden war. Jesus should be everything for Jesus you. Sollte alles sein für dich. So is he that laid up treasure for himself and is not rich towards God. And he said unto his disciples, therefore I say unto you, take no thought for your life. You see, don't bother for those things outside. You see, don't bother. Because it's you have everything in faith, what? Live in faith. Be in faith. Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, neither for the body, what you shall put on. The life is more than meat, and the body is more than raiment. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which neither have storehouse nor bound. And God feedeth them. How much more are you better than the fowls? And which of you with taking thought can add to his stature 1 cubit? About to help us to read 26 to 30. Wenn ihr nun nicht einmal das geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomon, all seiner Herrlichkeit, ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch ihr Kleingläubigen. Ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und beunruhigt euch nicht. Denn nach all diesen Trachten die allen Völker der Welt, euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. You see, all the world, they are satisfied with all these things. Once they have them, they are satisfied with them. Though we have them, we are not satisfied with them. We are satisfied with Jesus. But rather seek ye the kingdom of God. Be satisfied with the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Say all that you have and give alms. Provide yourself bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not. Where no thief approacheth, neither moth corrupted. But where your treasure is, there will your heart be also. Amen. The question is, where is your heart? Where is Let your lungs speak be gilded about and your lights burning. Are you yourself like unto men that wait for their Lord when he will return from the wedding, that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately? Blessed are those servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Verily I say unto you, that he shall gird himself and make them to sit down to meet, and will comfort and serve them. And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are these servants. Praise the Lord. Hallelujah. Be satisfied with faith. Get zufrieden mit dem Glauben. Be fast to return to faith. Kehre schnell zum Glauben zurück. Faith is our hope. Der Glaube, das ist unser Lebensraum. Until we continue living in faith. Erst wenn wir im Glauben leben. Nothing will work as God wants them to work. Wird nicht so funktionieren, wie Gott es möchte. You see, until we continue living in the faith world. Müssen wir in der Glaubenswelt leben. Nothing will work as God wants them to work. Wird nicht so funktionieren, wie Gott es möchte. Don't you know that there is a way he wants them to work for you? Es gibt eine Art und Weise, wie er möchte, dass die Dinge funktionieren. He wants them, he wants everything to work for er you. Er möchte, dass alles für dich funktioniert. Colossians 3. Colossians 3, 1 to 3. If ye then be risen with Christ, see those things which are above. Yet Christ seated on the right hand of God. You see those things which are in faith world. Such nach den Dingen, die in der Glaubenswelt sind. You see those things which are in faith world. Such nach den Dingen, die in der Glaubenswelt sind. That is where we live. In da wohnen wir. The just live by faith. Die Gerechten wohnen, leben durch den Glauben. God's children live in faith world. Gottes Kinder leben in Glaubenswelt. The natural world can understand. Die natürliche Welt kann das nicht verstehen. Set your affection on things above, not on things on the earth. Trachtet nach dem, was droht. Do you understand dem, was auf Erden. You see, said, you see, be satisfied with things above. Zufrieden mit den Dingen, die droben. And not be satisfied with things on earth. Zufrieden mit den Dingen, die auf Erden gehen. For you are dead and your life is hid with Christ in God. Yeah. Wenn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. You know, when we just have one victory. Wenn wir einen Sieg bekommen haben. We immediately forget the faith world. Vergessen die Glaubenswelt. God did not come just for one, for one house, or two, or Gott three. Gott ist nicht nur kommt für ein Haus oder für zwei oder für drei. You know, Jesus demonstrated it. Jesus hat sein Reichtum zur Schau gestellt. The supply there is always more than the demand. Die Versorgung ist immer mehr als die Nachfrage. And in Matthew 16, let us go to Matthew 16. From 5 to 12. Matthew 16. And when his disciples were come to the other side, they have forgotten to take bread. Then Jesus said unto them, take heed and beware of the leaving of the Pharisees and of the Sadducees. And they reasoned among themselves, saying, it is because we have taken no bread. Which, when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves? Because you have brought no bread. Do you not yet understand, neither remember the 5 loaves? Don't you remember or understand how the kingdom functions? Versteht ihr nicht, wie das Königreich funktioniert? Don't you remember what you have in the kingdom? Erinnert ihr euch nicht an das, was ihr im Königreich... Doctor, can't you remember what you have in faith world? That's why you have to always live there. That's where your victory is. Do you not understand, neither remember the five loaves or the 5,000 and how many baskets you took up? You see, here Jesus, he demonstrated how, what is that in faith world there is surplus. Jesus hat gezeigt, dass der Glaubenswelt das über das der Überfluss. You see, there is surplus in faith world. Der Glaubenswelt da ist mehr als genug. Unless you remain there, it pumps out things. It pumps out things. Then he said, neither verse 10, neither the seven loaves of the 4,000. And how many baskets you took up? Do they really need the 12 baskets that were the leftover? Brauchten sie wirklich die 12 Körbe, die noch übrig geblieben? Do they really need it? Who understand the place? He was just telling us that there is more than enough in the faith world. You see, he was just telling us that there is more, there is surplus in faith world. Du denn really need the 12 baskets remaining? But Jesus was just demonstrating, telling us that in faith world is surplus. And so many times, once we just see one, we just embrace it and nothing's coming out again. Remain in faith. He came to deliver us. Er kam uns zu erlösen. To show us and to teach us how to live in his world. In seiner Welt. From healing to deliverance, you see. Von Heil zu Erlösung. From provision to freedom. Zu Freiheit. You see everything. You see, he just demonstrating and teaching us how. All das hat er uns gezeigt. And he said, you cannot serve two masters. Du kannst nicht zwei Meister. You cannot be there and be here at the same time. In der äußerlichen Welt, sondern der Glaubenswelt. You cannot be in the faith world and in the flesh world at the same time. Das kann nicht funktionieren. Be in the faith world. Sei in der Glaubenswelt. And you are being there. You're being in the faith world. Keep the door open for more houses, cars, or whatever it is to come out. Remember, he says, seek first the kingdom of God. You see, let your focus be in that faith world. In this kingdom. In dieser Glaubenswelt. He said, all others. Denn alles andere. Will be added. Darum sorgt er sich. Praise the Lord. Halleluja. Our world is loaded. Unsere Welt ist geladen. Our world is loaded. And we know Ecclesiastes 2:26. Prediger 2:26. And they have been gathering for us. He said he gave them travail to gather for us. You know, can you still remember that? To gather for us. And the word, there are so many. They are gathered. Isaiah 61. Let us go to Isaiah 61. Isaiah 61, verse 6. They have the gathering. You see, do you understand that? They have the gathering, Ecclesiastes. He said they gave their travel to gather word for us. And here, look at here. He said, but you shall be named the priest of the Lord. Men shall call you the minister of our God. You shall eat the riches of the Gentiles. And in their glory shall you boast yourselves. Praise the Lord. Hallelujah. Is that difficult to understand? Das ist so schwer zu verstehen. We are boasting ourselves. Ourselves, the self we are boasting is Christ. Ja. We will boast, we will speak the name of Jesus to everybody. Den Namen von Jesus Christus überall bekennen. You see, we go with the name of Jesus, not with our name. Yeah. He said, but you shall be named the priest of the Lord. Wird uns die Diener Gottes. Men shall call you the minister of God. Menschen werden uns Diener Gottes. You shall hear the riches of the Gentiles. Wir werden Reichtum. Because they belong to us, all the riches of the Gentiles. Diese Reichtum dieser Nation gehört uns. And in their glory shall you boast yourself. They have new self that is Christ. Praise the Lord. Hallelujah. They have been gathering for us. Die haben für uns angesammelt. And you continue. If you continue, if you can learn how to continue living in faith. Du lernen kannst, du weiter im Glauben zu wandeln. He pumps out the wealth. Was bringt den Reichtum raus? Into the physical world. In dein physisches Leben. Don't allow just one victory to keep you outside. Lass nicht zu, dass ein Sieg dich einfach von dem Glauben wegnimmt. And be satisfied with just one day. Dass du einfach zufrieden bist mit diesem. You see, if you have one more than enough, God's children are there, bless them with them. Wenn du doch mehr als genug hast für dich, dann segne doch die Kinder Gottes um dich herum. Then why don't you think of them? Wieso denkst du nicht an sie? Those that have just started. Die gerade angefangen haben. The beginners, you see, they need your help. Die brauchen deine Hilfe. And in 2 Corinthians 5, 6, we continue walking by faith and not by sight. You see, we continue walking by faith, living in the faith world. And not in the sight world. Continue walking by faith. How to know that you are in faith? Wie man weiß, du im Glauben bist. It's true, the peace in your heart, especially. Durch den Frieden in deinem Herzen. Because in Isaiah 26, verse 3. In Isaiah 26. Yeah, in Isaiah. Okay, go there, please. Isaiah 26. In Isaiah 26. Verse 3. Vers 3. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. You know, if you are in faith, you are in peace. Perfect peace. That's how you know you are in faith. It's so easy. Are you bothered? Are you worried? If you are in faith, you're not in bother you. Faith is our fact. Now we know of Romans 1:7. Romans 1:17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben geschrieben steht. Der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Faith is our fact. Der Glaube, das ist unsere Tatsache. The just shall live by faith. Die Gerechten werden durch den Glauben leben. And we know of 2 Corinthians 5, 7. 2. Korinther 5, 7. Praise the Lord. Hallelujah. For we walk by faith and not by sight. Wir wandeln durch den Glauben, nicht durch das Schauen. We walk by faith and not by sight. Durch den Glauben, nicht durch Schauen. We have to understand the faith world. Wir müssen die Glaubenswelt verstehen. Faith is our peace. Der Glaube ist unser Frieden. We don't have time to go to that of Jehoshaphat that appointed the singers. You see, if you are in faith, Whatever the Lord tells you to do, you go there. Was immer der Herr dir gibt zu tun, du gehst dahin, du tust es. You see, you know, they went to war. Sie sind in den Krieg gezogen. What did they do? They appointed singers. Sie haben die Sänger. Mit in die Please, you read it at home yourself. Second Chronicle 20, 1 to the end. Chronicle 20. Just read it. Second Chronicle 20. Read 1 to 22 or to the end. You see? He appointed singers. Because God said the battle belonged to me. Gott hat gesagt, die Schlacht gehört mir. If your life is his life. Wenn dein Leben sein Leben ist. The life you now have. Das Leben, was du jetzt hast. That battle is not yours. Dann gehört die Schlacht nicht dir. That problem does not belong to you. Das Problem gehört nicht dir. It's not for you to solve. Give it to him. Du musst es ihm geben. Es ist nicht deine Aufgabe, diese Schlacht zu lösen oder zu gewinnen. Faith is our normal life. Der Glaube ist unser normales Leben. Faith is our normal life. Der Glaube ist unser normales Leben. Second Corinthians 4:18. 2. Korinther 4:18. He said, for we look not at the things which are seen. We don't look at things that can be seen. Can be seen with the naked eyes. Praise the Lord. Hallelujah. You understand? He said we don't look at the things that can be seen with the naked eyes. That are the things which are not seen. With the naked eyes cannot see. Was die nackten Augen nicht sehen. The natural mind cannot understand it. Das natürliche Mensch nicht verstehen kann. But the things which are seen are temporary. But the things which are not seen are eternal. Was aber unsichtbar ist, ist ewig. Praise the Lord. Hallelujah. Faith is our physical life. Der Glaube ist unser physisches Leben. Living in faith is our physical life. You know salvation. You know everybody who knows salvation here. Raise up your hand, please. Who knows salvation? Salvation. Salvation. Salvation. I am saved. If I see it or not, I am saved. You understand it? You see, that's how to live in faith. If I see it, we are not waiting to see our salvation one day. But people are waiting. They are so bothered about the house. Because they are not satisfied with Jesus. Who understand? You see, salvation, I am saved. If people believe it or not. I'm not waiting for salvation to come out. I live by faith. I live. That's my life. I live as a child of God. Who understands? Praise the Lord. If people believe it or not, I am saved. And I continue living by faith. By believing I am saved. Living in faith is our usual life. It's our usual life. You see, salvation, you keep on living it. No matter whatever. You see, just remind yourself always, I'm a child of God. Faith is present tense and not future tense. You see, faith is present tense and not future tense. But hope is future tense. Aber die Hoffnung liegt in der Zukunft. Faith is not expectation. Glaube ist nicht Erwartung. Who understand? His faith is no expectation. Glaube ist nicht Erwartung. Hope is expectation. Hoffnung ist Erwartung. What you already have. Was du schon hast. You don't expect it. Das erwartest du nicht. Who understand? If you already have it. Wenn du es schon hast. You don't expect it. Dann erwartest du es nicht. That's faith. Das ist Glaube. People live in hope, thinking they are in faith. Leben in der Hoffnung und denken, sie sind im Glauben. Faith is present tense. I have it. Glaube ist gegenwärtig. Ich habe es. What you have, what you already have. Was du schon hast. You don't expect it. Erwartest du nicht mehr. And that is faith. Das ist der Glaube. And we know of Hebrew 1. Hebrew 11, sorry, Hebrew 11, 1. Hebrew 11. Hope is... Hope is, it is in the victory is in the spirit world. That's hope. It has to come out. That's hope. That's what he said. He said, you see, the victory is in the spirit world. It has to come out. That's hope. We are believing it to come out. But things are not working because hope does not please God. You see, hope will not bring them out. It's faith that brings them out. Because it's faith that is our life. And as you live it, you continue living it. You believe it more than what the natural eye can see. Who understand? It is. Praise the Lord. Hallelujah. Faith is, it is already in this. In the physical world, that's faith. Others might not believe it. But it's there. Oh my God. Faith never ends. Faith never dies. You remember Elijah? You know where he was buried? His grave. I saw they were bringing somebody to bury him close to his grave. And as they came there, there was a rumor that they have problem. And these people just drop the dead man. They drop it upon the grave of Elijah. You know what happened? The dead man rose up and started running with those people that were running. You see, faith never die, even when you live here. Einige Menschen, die Leiche eines Mannes in das Grab von Elijah geschmissen haben, um wegzulaufen, hat diese Leiche den Leichnam von Elijah berührt und dadurch ist diese Leiche auferstanden von den Toten. The dead man rose up. Der tote Mensch ist wieder auferstanden. I started running after those people that were running. Und ist dann mitgelaufen mit den Leuten, die weggelaufen sind. Praise the Lord. Hallelujah. I really thank God for this message. Ich danke Gott für diese Botschaft. I don't know them myself, but he just revealed it to me. Ich weiß es nicht, aber offenbart mir das. We thank God for his goodness. Ich danke Gott für seine Gutmütigkeit. And he said, er hat gesagt, it's only the sons that can be here. Nur die Söhne können hier sein. He said, if you are not a son, it will be impossible for you to be here. Amen. Amen. That's all for today. And please, if you have any question or testimony, quickly give it because it's almost 9 now. Just say 2-3 minutes to 9. Praise the Lord. Hallelujah.